Ja gut, nach so viel Finanzkrise war für heute Abend ein anderes Thema gewünscht. Erziehung war das Thema der Wahl. Also unterhalten wir uns heute Abend über die Erziehung im Kapitalismus. Für die Fachwelt ist die Frage, was Erziehung ist, eine klare Sache. Wenn man einen Pädagogik-Professor fragt oder hilfsweise bei Wikipedia nachschlägt, dann erfährt man, Erziehung ist zielgerichtete und absichtsvolle Etablierung erwünschter Verhaltensweisen, Werte und Normen. Verhaltensweisen werden da angesteuert, die nicht das Individuum will, sondern wie die Gesellschaft offenbar vom Individuum will. Auch wenn ich noch nicht viel weiß an dieser Stelle über die Art, wie diese Gesellschaft organisiert ist, über die Art, wie sich die Menschen in ihr bewegen, so viel ist mit so einer Erläuterung von Erziehung aus der Fachwelt immerhin gesagt. Es soll darum gehen, Leute auf Verhaltensweisen festzulegen, die nicht der Einsicht entspringen, auch nicht der Einsicht entspringen müssen, auf die sie aber festgelegt werden sollen. Und zu diesem Vorhaben passt es, dass im Fortgang davon die Rede ist, dass man nicht nur Verhaltensweisen erzeugen will, sondern auch die Akzeptanz von Werten und Normen. Werte, Normen, das weiß jeder, Demokratie, Menschenwürde. Das sind so hochstehende Titel, die deswegen wert heißen, weil sie nicht begründet werden, sondern die gelten fraglos, begründungslos, sind eher so etwas wie das von niemand zu bestreitende Fundament, auf dem man Begründungen für dies oder jenes aufbaut. Das ist der Begriff der Erziehung, der in der Fachwelt kursiert, Festlegung von Individuen auf Verhaltensweisen und Zwecke, die stehen gar nicht, sagen wir mal, leidenschaftslos so zu der Sache, dass sie sagen, bilden wir die jungen Menschen mal aus, bringen ihnen das Wissen bei, das es in einer Gesellschaft und in Bibliotheken verfügbar gibt, dann werden sie ihre Erfahrungen machen mit dieser Gesellschaft. Und dann werden sie auch zu ihrem Urteil kommen, pro oder contra, was ist gut, was ist schlecht. Würde man es dem freien Urteil eines gebildeten Verstandes anheimstellen, wie er zu dieser Gesellschaft steht, dann würde sich das Ziel einer Festlegung vollständig erübrigen. Das würde der Mensch dann schon selber herausfinden und beschließen, wie er sich zu den Gegebenheiten stellt. Und umgekehrt, wo man so sehr darauf erpicht ist, festzulegen, Verhaltensweise zu etablieren, da ist offenbar die Zustimmung fragliche Sache. Jedenfalls will es niemand darauf ankommen lassen. Das war ein Urteil aus der Fachwelt. Das findet man in erziehungswissenschaftlichen Werken. Eltern, die ihre Profession ausüben, haben in der Regel keine Erziehungswissenschaft studiert. Müssen sie auch nicht. Die sind auch so erziehungsberechtigt. Aber Eltern teilen auf ihre Weise, ganz ohne Studium der Pädagogik, diesen von mir vorgetragenen Standpunkt. Natürlich, in den Anfangsjahren, da hat die Erziehung mehr mit praktischen Aufgaben zu tun, ja, wie sie anfallen, wenn man ein kleines Wesen vor sich hat, das an Körper und Geist unselbstständig ist. Da muss man auf der einen Seite helfen, anleihen. Die Kleinen wollen gefüttert sein, man muss beim Gehen lernen, helfen. Das macht man da in den ersten Jahren, habe ich mir sagen lassen. Die andere Seite, es sind auch Beschränkungen fällig. Kinder, die unbedingt an die heiße Erdplatte lang wollen, die beschränkt man, die hält man davon ab, damit sie sich nicht schaden. Diese Banalität rücke ich gleich an den Anfang der folgenden Ausführungen, damit hier nicht das Missverständnis aufkommt. Ich hätte gegen Beschränkung in der Erziehung etwas einzuwenden. Gegen die Art und gegen die Begründung der Beschränkungen in der bürgerlichen Erziehung Gang und Gäbe sind, gegen die habe ich sehr wohl was. Aber das ist ein kleines Wesen, das noch nicht verständlich mit der Umwelt umgehen kann, daran hindert sich zu schaden, das ist eine Beschränkung in uns allen. Aber das hat sich ja auch nach wenigen Jahren schon erledigt, wenn die Kleinen so den Windeln entwachsen sind und langsam in das Alter reinwachsen, wo sie in die Schule gehen. Und in dieser Lebensphase, da teilen Eltern im Prinzip den Standpunkt der Erziehungswissenschaft. Was haben sie eigentlich vor? Eltern sollen ein Kind formen, sodass es im Leben Erfolg hat und mit Anstand durchs Leben geht. Die wollen ein lebenstaugliches Geschöpf herstellen, das sie durch erzieherische Maßnahmen formen. Das ist zunächst einmal der Vorsatz. Und über das Wie dieser Form, da haben Eltern sicher sehr verschiedene Ansichten. Da gibt es einen breiten Fächer. Es gibt Leute, die sagen ihren Kindern, Handwerk hat goldenen Boden und du bist ja auch handwerklich begabt. Dann kommt das Kind vielleicht auf die Volksschule oder Realschule und soll dann wieder Handwerker werden, wegen des goldenen Bodens. Es gibt andere, die stehen auf dem Standpunkt, der Kleine kommt ganz auf den Vater raus, das ist ein Intellektueller. Mit Unternehmungsgeist, der muss dann vielleicht auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium oder später mal nach St. Gallen, auf eine Elite-Uni und wird Betriebswirt. Und dann gibt es vielleicht noch eine andere, dritte Abteilung, die meint, unser Kleiner ist so still in sich gekehrt, das ist mehr so ein sensibler Künstler. Und der wird dann auch von der Waldorfschule vielleicht. Jeder hat seine Vorstellungen, aber im Prinzip sind sie sich in einem einig. Ein kleines Geschöpf so formen, dass es erfolgreich das Leben bewältigt und in Anstand dazu den Gesetzen und moralischen Vorstellungen entspricht, die es da gibt. Diese Lebenstauglichkeit, man will, dass der Kleine oder die Kleine erfolgreich durchs Leben kommt, ist einerseits natürlich eine Attraktion. Das Leben, das sah in der Steinzeit anders aus als im Feudalismus und das sah im Sozialismus anders aus als hier bei uns im modernen Kapitalismus. Die Konkretion von dieser Attraktion, das Leben, das zieht den Blick auf die Verhältnisse, in denen die Menschen heute wirklich leben. Sie durchlaufen eine Schule, die hierarchisch gegliedert ist. Später dann ergreifen sie einen Beruf und müssen um ihr Einkommen kämpfen, konkurrieren. Das ist die Welt, für die man tauglich machen will. Dafür. Und damit nimmt man gegenüber diesem, nennen wir ihn mal Zögling, den Standpunkt ein, der soll sich in einer Welt bewähren, Erfolg haben, die man vorfindet und die man auch für der Bewährung würdig und brauchbar hält, obwohl man eine Prüfung in dieser Frage weder gemacht hat noch anstrebt. Um mal einen Fingerzeig zu geben, was ich damit meine. Man kann in die Welt schauen, nehmen wir mal das große Feld der schulischen Konkurrenz. Und entdecken, das ist merkwürdig, da gibt es ein dreigliedriges Schulsystem. Die große Masse der Menschen, die bringt es bis zur Volksschule, dann gibt es eine kleinere Abteilung, die geht auf die Realschule und noch eine kleinere, die macht irgendwann das Abitur und darf vielleicht sogar studieren. Man kann sich der Sache so stellen, dass man sich fragt, warum das? Warum bekommen nicht alle Menschen gleich viel Wissen? Das ist doch merkwürdig. Eltern stellen sich mit demselben Blick in die Wirklichkeit ganz anders auf und sagen zu ihrem Kind, sei bloß fleißig, damit du nicht zu den Verlierern gehörst. Du musst nach oben kommen. Denn wenn man beim Wissenserwerb schlecht abschneidet, das weiß jeder, dann führt man hinterher auch noch das schlechtere Leben. Die Leute mit den schlechten Schulabschlüssen, die sitzen auf den schlechteren schlechteren Einkommen. Das wäre auch schon wieder eine Frage, die mir käme. Jetzt haben die schon weniger Wissen, diese Menschen. Warum müssen sie deswegen auch noch schlechter leben? Das ist ja wie doppelt gestraft. Das ist keine Frage. Die Menschen, die in die Arbeitswelt schauen, entdecken mit mir zusammen. Da gibt es ein riesiges Heer von Menschen, die bewegen sich in Millionengrößenordnung. Die sind arbeitslos, verdienen kein Geld, brauchen aber welches zum Leben. Und es liegt nicht daran, dass sie nicht fleißig und willig wären. Die können was und wollen was. Nur sind sie nicht zugelassen. Das wäre doch so eine Frage, woher kommt es? Eltern stellen sich dazu ganz anders. Sie stehen auf dem Standpunkt, streng dich an, damit du nicht irgendwann mal einer von den Arbeitslosen bist. Anders gesagt, dieser Vorsatz, ich will so etwas wie eine Lebenstüchtigkeit an meinem Kind herstellen, die verrät einerseits das praktische Interesse, man will dem Kind zum Erfolg verhelfen, verrät andererseits aber auch eine theoretische Leichtfertigkeit, um es mal vornehm auszudrücken. Man stellt sich nämlich auf den Standpunkt, dass diese Welt der realen Konkurrenz, erst das breite Feld der Schule, später dann der Arbeitsmarkt mit seinen hierarchischen Positionen, dass weil man das für den Erfolg gebrauchen will, es deswegen auch für den Erfolg brauchbar ist. Das ist es aber gar nicht, wenn man näher hinschaut. Schon das Bildungswesen weckt Zweifel in dieser Auffassung. Da gibt es ein dreijähriges Schulwesen, weil Auslese, Herstellung von Wissensunterschieden bezweckt ist. Kein Staat überlässt das dem Talent nachwachsender Jahrgänge. Da könnte doch immerhin auch einmal sein, wenn man schon an die Bedarfung glaubt, dass man mal weniger, mal mehr Hauptschüler und Abiturienten hat, je nachdem wie die Talente verteilt sind. Es ist gar nicht so. Da gibt es ein fertig eingerichtetes dreijähriges Schulsystem, wo ausgerechnet die, die in den schlechten Schulen mit den schlechten Zeugnissen kommen, also die, die am wenigsten wissen, am heftigsten vom weiteren Wissenserwerb ausgeschlossen werden. Sowas kommt doch nicht deswegen zustande, weil jemand an der Verbreitung von Wissen interessiert ist. Der hat offenbar auch ein Interesse an dem Erhalt von Unwissen. Der Grund dafür ist schlicht der. Die Vorsortierung in dieser Bildungshierarchie, die ist eine Vorbereitung einer Berufshierarchie. Wer welches Zertifikat erwirbt, Volksschule, Realschule, Abi, der hat immerhin damit eine Lizenz in der Tasche, auf welcher Ebene des Arbeitsmarktes er zur Konkurrenz um die Berufe zugelassen ist, auf welcher nicht. Ein Mensch aus der Restschule, der bewirbt sich nicht um den Vorstandsposten bei der Deutschen Bank. Das ist einfach nicht so in dieser Welt. Diese Berufshierarchie, da ist der Bedarf von Unternehmen die Definitionsmacht, die darüber entscheidet, wie viele Jobs welcher Art, mit welcher Bezahlung werden nachgefragt, soll es geben. Die Rede von einer Elite und einer Masse ist gang und gäbe, aber hier hat sie ihren Grund. Wenn das so ist, dass man in den Unternehmen einer Nation 10 oder 100.000 Chefs braucht und 30.000 fleißige Arbeiter, dann ist es dazu passend, eine bildungsmäßige Vorsortierung vorzunehmen, wo das Gros über die elementaren Schulstufen gar nicht hinauskommt und die Spitzenbildungselemente einer kleinen Elite vorbehalten werden, weil auch nur die in dieser Anzahl für die Funktionen gebraucht werden, die das Kapital zur Verfügung stellt. Natürlich merken Eltern, dass beim Versuch, in diesem Bildungssystem aufzusteigen, Sieger und Verlierer produziert werden. Und es kommt ja wirklich vor, dass Kinder aus einfachen Verhältnissen, aus Arbeiterfamilien, das Abitur schaffen und gleich ein Studium absolvieren und hinterher sind sie betriebswert. Das gibt es. Und das führt Eltern auf den Schluss, es geht doch, mit Leistung nach oben zu kommen. Das müssen wir unseren Kleinen einimpfen, darauf müssen wir ihn vorbereiten. Aber da liegt ein Trugschluss. Die Leistung dieser Menschen im Bildungssystem, wie später im Arbeitsmarkt, die mag ein Mittel sein, um in der Konkurrenz andere Leute auszupumpen. Eine Garantie des Erfolgs, ein Kriterium des Erfolgs ist es gar nicht. Das sieht man daran, dass die großen Töpfe, hier die Elite, da die Masse, immer die gleichen bleiben. Die Konkurrenz entscheidet nur darüber, wer in welchem Topf landet. Aber die Menge der Individuen in so einem Topf und die Bestimmung dieses Topfes, das ist fix. Insofern kann es durchaus passieren, dass ein Zahnarztsohn tatsächlich in der Schule durchfällt und am Ende bei der Angelegenheit am Band steht und ein Arbeiterkind den Aufstieg zu einem Professor schafft. Ja, das ist in der Konkurrenz drin. Aber die Verteilung grundsätzlich der Menschenmassen auf diese beiden so hierarchisch geordneten Töpfe, das ist ein Fixum, das vorgegeben ist und durch keine Konkurrenzanstrengung umgekehrt werden kann. Das wäre mal ein Urteil über die Welt, für die erzogen wird. Eltern haben, wie gesagt, ein praktisches Interesse, Kindern zum Erfolg in dieser Konkurrenz zu verhelfen. Die halten das für brauchbar. Sodass ich frage, was qualifiziert eigentlich Eltern zur Erziehung in Sachen Konkurrenztauglichkeit, obwohl die in der Konkurrenz noch Erziehung studiert haben? Sie tun es. Und die Antwort darauf ist nicht die. Sie sind selber solche Konkurrenzobjekte, die ihre Erfahrungen gemacht haben, erst in der Schule, dann im Arbeitsleben, und sich ihren Vers aufgebildet haben. Das ist die Quelle ihrer Maßstäbe und Einstellungen, die sie an ihre Kinder weiterreichen. Eltern sind also, das nehme ich jetzt mal als These, den Folgenden vorweg, dass so etwas beweisen muss. Eltern sind so etwas wie Agenten der Konkurrenz, die den Kindern Zwecke und Maßstäbe dieser Konkurrenzgesellschaft nahebringen, aber nicht der Konkurrenz wegen, sondern aus Liebe zu ihrem Kind. Noch jedes Elternpaar, zumindest die meisten, auf jeden Fall die aus den schlechter gebildeten Familienhaushalten, die wissen, ihr Kind soll es einmal besser haben. Und das ist die Quelle ihrer erzieherischen Bemühungen. Ja, man entnimmt dem einerseits das Ziel, dem Kind Erfolg zu wünschen, es auch dafür auszurüsten. Man entnimmt ihm aber auch, und das wird gerne übersehen, ein eigentlich ziemlich vernichtendes Urteil über die Welt, für die da erzogen wird. Wenn nämlich 50 Millionen Leute sagen, mein Kind soll es einmal besser haben, dann nehmen sie zu, dass 30 und 40 Jahre ihrer Lebensanstrengung nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben. Jedenfalls zu einem Leben, das sie ihrem Kind nicht wünschen, sondern ein besseres. Das ist in so einer Spruchweisheit von Erziehern ein Beleg für das, was ich eingangs ausdrücken wollte. Dass die Unvernunft dieses gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Systems ganz ungeprüft wie eine vernünftige Lebensgrundlage genommen und zur Richtschnur der erzieherischen Bemühungen wird. Und das diesen Widerstand sieht man der Erziehung auch an. Und das möchte ich in vier kleinen Kapiteln zeigen. Die Erziehung macht sich zu schaffen, das ist das erste Kapitel, am Wollen und der kindlichen Begierde. Wie macht sie das? Das zweite Kapitel handelt vom Wissen und der kindlichen Neugier. Und das dritte Wovon haben wir das dritte? Von den Interessen Jugendlicher und ihren Jugendlichen aufgebären gegen die Eltern. Und das vierte, die ersten praktischen Erfahrungen mit der Welt der realen Konkurrenz, die Schulen. Und am Schluss, für alle Menschen, die diese Frage vielleicht jetzt oder zwischendurch bewegt, will ich erläutern, was sich eigentlich an der Erziehung im Kapitalismus entscheidet für den Lebenssinn der Menschen und ihren Erfolg und was man von der Auffassung halten soll, die ja manche kritische Menschen bewegt, dass man mit Erziehung vielleicht die Welt verbessern kann oder die sich wenigstens fragen, ob man mit Erziehung die Welt verbessern kann. Das, wie gesagt, am Schluss. Zunächst also der Einstieg in den Stoff der Erziehung, das Wollen und die kindliche